voll Hass gegen den deutschen US-Präsidenten, der die beispiellose dumme Rede von der völligen Zerstörung der TVRK fallen lassen hatte, erhoben sich die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas einmütig zum heiligen Kampf für die Verteidigung des Vaterlandes, der Revolution und des Sozialismus. Allein am 22. September wurde der Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK Kim Jong-un die historische Erklärung veröffentlicht hatte, meldeten sich rund 216.300 Funktionäre und Mitglieder des Verbandes zum Eintritt und Wiedereintritt in die Volksarmee. Mit dem Tag nimmt die Zahl der Freiwilligen immer zu.